Was ist mit der Leiche? Was mit Leichen zu sein pflegt. Tot. Ja, lässt sie sich nicht begraben? Nein, der Versuch ist gemacht. Und einfach so verschwinden lassen? Wie? Leichen haben ihr eigenes Leben. Musste denn das sein? Ja. Oder ich hätte das Ganze anders machen müssen. Ja, warum nicht? Leichen sind passé. Und früher konnten sie nicht Leichen genug kriegen. Früher verkauften sich Leichen gut. Da kamen sie an. Ach, komisch. Sehr komisch. Ja, aber der Geschmack ändert sich. Die Polizei ist auch dagegen. Das ist ihr Beruf. Nein, Chef, die Leiche muss bleiben. Eine Leiche ist immer ein belebendes Element. Reden Sie nicht wie ein Reklamemann. Sie sind ein begabter Junge, Borinder. Aber ich habe Ihnen 4 Wochen Urlaub gegeben. Warum? Schreiben Sie mir ein gutes Kriminalhörspiel, habe ich gesagt. Eins mit Charme und ohne Leiche. Und was bringen Sie? Eine Leiche. Chef, gegen Charme hat kein Mensch was. Aber ein Mord ohne Leiche? Machen Sie das mal. Dass ihr immer gleich morden müsst. Kein Verbrecher ist so blutrünstig wie ein Kriminalautor. Das stimmt nicht immer. Diese Geschichte ist ja wahr. Ich habe sie ja erlebt. Und das soll ich Ihnen abkaufen? Ich hoffe sehr. Oh, Jimmy. Sie wissen doch, wie wahre Geschichten gemacht werden. An einem heiteren Märzabend gegen 8 Uhr fuhr ich mit meinem kleinen Sportwagen von Dings da kommen. Und trotzdem kann die Geschichte wahr sein. Sie ist es sogar. Ja, ich dachte, Sie wären bei Ihren vornehmen Verwandten auf dem Lande gewesen. War ich auch. Aber selbst in diesen Kreisen gibt es Leichen. Moment, mein Lieber, ja. Ich höre plötzlich Leichen. Was heißt Leichen? Leichen? Ja, also, wie soll ich Ihnen das erklären? Das sind mehrere. Jimmy, wenn Sie nicht so begabt wären. Es macht mich glücklich, dies aus Ihrem berufenen Munde zu hören, Chef. Sollte das bedeuten? Nein, Sie verdienen genug bei uns. Und was liefern Sie? Ich wollte Ihnen die Leichen in kleinen Dosen liefern. Leichen in kleinen Dosen. Wie viel sind es denn? Na, so 2 bis 3. Och, wie gemütlich. Und ich habe Ihnen gesagt, Warrender, ich brauche etwas Munteres, Spritziges. Ich will sehen, was sich machen lässt. Aber darf ich nun endlich erzählen, ja? Ja, nur los. Also, an einem Märzabend gegen 8 Ach. Uhr fuhr ich mit meinem kleinen Sportwagen. Ja, von Dings da kommt, was habe ich gesagt? Immer dasselbe. Aber ich fuhr wirklich? Ja, ja, ja. Der Abwechslung wegen nicht an einem heiteren, sondern an einem stürmischen, sehr stürmischen Märzabend gegen 8 Uhr fuhr ich mit meinem Wagen nach High Metcham in Kent. Im Kopf hatte ich Ihren Auftrag für ein neues Kriminalhörspiel. Und im Kofferraum einen Koffer voller alter Manuskripte, die sie mir freundlicherweise zur Prüfung mitgegeben hat. Na, glauben Sie vielleicht, ich gebe Ihnen Urlaub, damit Sie Ferien machen? Na, ich bin doch kein Anfänger. Aber ich hatte die Nase voll. Im Koffer hinten 20 schlechte Manuskripte, von denen Sie wissen wollten, warum sie schlecht sind. Mhm. Vorne im Kopf keine Idee, aber etwas Angst vor Kapitän Horatio Staffe, meinem feudalen Onkel. Dazwischen eine verstopfte Benzinleitung, weil ich in Winchester schlechtes Zeug getankt hatte. Und über allem ein Unwetter, das für 2 Hörspiele gereicht hätte. Genügt Ihnen das für einen Anfang? Ja, aber nun müsste auch was kommen. Richtig. Und ich denke, so fahrend, warum hat dich dein vornehmer Onkel eingeladen? Er kennt dich doch gar nicht. Ja, vermutlich, weil er sie kennenlernen wollte. Sie sagen es, Chef. Aber warum wollte er mich kennenlernen? Warum nicht? Weil meine Mutter, also seine Schwester, eines Tages einen jungen Mechaniker geheiratet hatte, der zitiert worden war, um das kleine Sportcabriolet der Tochter des Hauses zu reparieren. Dieser Reparatur verdanke ich mein Dasein. Ja. Die vornehmen Staffes verstießen ihre Tochter und ließen sie mit ihrem Verführer im Unglück allein. Ich habe selten eine glücklichere Ehe gesehen. Meine Eltern liebten sich so, dass sie sogar am gleichen Tag starben. In den Zeitungen stand das unter der Rubrik Unglücksfälle. Na, die waren wie so oft falsch orientiert. Das war ein Glücksfall. Na also, ich fuhr wohl zu Onkel Horatio aus demselben Grund, der ihn bewogen hatte, mich einzuladen. Aus Neugierde. Aha. Die übrige Familie war verstorben, kein Grund zur Trauer. Er war die letzte Säule des Staffes und ich der Stammhalter, obwohl ich nicht weiß, ob es sich lohnt, diesen Stamm zu halten. Nun, und unter solchen Betrachtungen fuhr ich also... Fahren Sie endlich! Ja, ich fahre ja längst. Ich bin schon hinter Dennisford in Kent. Kennen Sie das, Chef? Ja, ja, ja, da ja, laufen Ihnen wilde Ponys über den Weg. Ach, und dieses Unwetter. Es goss. Und dazu ein Sturm, der einem das Steuerrad aus der Hand riss. Bäume wurden entwurzelt. Es blitzte und donnerte. Ich hatte noch ungefähr 5 Meilen bis Matcham St. Paul, dem Sitz meiner Ahnen, und dachte, schon 8 Uhr. Selbst wenn jetzt alles glatt geht, dann komme ich nicht vor 8:30 an. Ich umfuhr einen Baum, der sich quer über die Straße gelegt hatte, als ich plötzlich einen Schrei hörte. Ah! Um Gottes Willen, sind Sie verletzt? Oh, Sie Straßenraudi, Sie! Mein Fahrrad ist hin! Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. So! Dabei, wenn man Sie sieht, sind Sie wirklich nicht zu übersehen. Aber es war so dunkel und bei diesem Wetter... Ach, faule Ausrede. Sie fahren wie ein Verrückter. Ein Wunder, dass Sie mich nicht umgebracht haben. Sehen Sie sich mal meinen Pullover an. Das tue ich doch schon die ganze Zeit. Er ist etwas eingegangen im Regen, was? Er ist zerrissen. Ich werde Ihnen den Pullover ersetzen. Ich werde Ihnen den Pullover ersetzen. Moment, meine Dame. Jetzt bemerke ich gerade was. Richtig. Mein linker Strumpf ist auch kaputt. Hier. Sie haben keinen Rückstrahler an Ihrem Rad. Ach. Jawohl, mich nennen Sie Straßenraudi und dabei haben Sie keinen Rückstrahler. Wie soll ich Sie denn sehen, wenn Sie nicht mal... Hey, hey, halten Sie doch, meine Dame. Sowas. Rückt einfach aus. Los, hinterher, sagte ich mir. Und in diesem Augenblick macht es... Und ein Baum legte sich ziemlich abrupt auf meinen Kühler. Ich sagte verflucht und fügte noch einige Ausdrücke hinzu, die ich Ihnen und den Hörern ersparen möchte. Danke verbindlichst. Und das Mädchen war weg. Erstens das. Und zweitens muss ich zu Fuß weitergehen. Ungefähr 4 Meilen bis zum Dorf Matcham St. Paul. Und wer weiß, wie lange von dort zum Landsitz, Hi Matcham. Ich konnte bestenfalls um 11 da sein. Ich nahm also meinen Koffer, drehte die Lichter ab, ließ den Wagen stehen und bahnte mir einen Weg ins Dunkle. Plötzlich stießen Sie... Ich sehe, Sie sind ein Kenner. Tatsächlich stieß ich. Sogar urplötzlich. Ja, man könnte sagen, jählings auf eine Limousine. Die Sie haarscharf streifte. Auch keineswegs. Sondern die da unmodern, schäbig und mit Dreck bespritzt, verlassen und einsam im Walde stand. Ja, und Sie fuhren damit weiter? Natürlich kam ich nicht auf diese Idee. Sondern ich verfolgte die Spur des Wagenbesitzers, am noch heißen Kühler erkannt habend, dass selbiger nicht allzu fern sein könnte und durch niedergetretenes Gras den Spuren des Obgenannten nachgehend. Ja. Als Kriminalhörspielautor gelangte ich bald an den Rand einer kleinen Lichtung, wo der Mond... Ach, habe ich schon gesagt, dass der Mond schien? Das hätte ich mir denken können. Der Mond also. Sagen wir, der Vollmond beschien dort selbst die Rücken... Also, Chef, jetzt Scherz beiseite. Ich soll auf der Stelle tot umfallen, wenn das nicht wahr ist. Sie sollen nicht tot umfallen, Sie sollen mir ein Hörspiel liefern. Also, er beschien die Rücken von 2 Männern, die ein längliches Loch in den Boden gruben. Das sah derartig nach einem Grab aus, dass ich infolge eines plötzlichen Fröstelns meinen Koffer im Gras abstellte. Der eine stand bereits bis zu den Knien in dieser unheilschwangeren Grube. Ich kann nicht leugnen, dass ich etwas zitterte. Wir Musensöhne sind keine Wikinger. Also, ich zitterte. Denn nun hoben die Männer etwas auf und legten es in die Grube. Und dieses Etwas hatte genau die Form eines menschlichen Körpers und war in eine Decke gewickelt. Wäre Ihnen da nicht kühl geworden, Mr. MacDonald? Ich hätte geschwitzt. Das sind Nuancen. Ich rannte blindlings fort. Ja, das hätte ich auch gemacht. Nur hätten Sie Ihren Koffer vielleicht dabei nicht vergessen. Sie erinnern sich doch. Ich hatte meinen Koffer beim Anblick jener finsteren Gesellen im Gras abgestellt. Naja. Mein erster Gedanke war stehen lassen, nur weg. Aber dann besann ich mich, dass er mit meinem Namen und meiner Adresse gekennzeichnet war. Ich konnte ihn doch nicht am Rand der Lichtung stehen lassen, wo ihn die beiden Mörder finden mussten. Damit hätte ich ja praktisch mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Und Sie gingen noch einmal zurück? Durch die Dunkelheit, jawohl. Und sah gerade, wie die beiden das Grab zuschaufelten. Tastete herum, fand den Koffer und lief mit ihm fort. Und dann fiel mir ein, ich hätte mir die Nummer des fremden Autos merken müssen. Also stellte ich den Koffer am Straßenrand ab, stürzte zum Wagen der Mörder, notierte mir seine Nummer KLT 3366. Ich tastete mich wieder zu meinem Koffer und gelangte gegen Mitternacht an das Tor meiner Ahnen. Vor der Fassade standen einige barmherzige Bäume und verdeckten die Ansicht. Mit Recht. Was ich da anstelle eines Feudalsitzes sah, von dem ich Jagdgesellschaften, Cocktailpartys auf Terrassen, 1 bis 2 Gespenster und weiteren landesüblichen Zubehör erwartet hatte, bot sich als unrentables Abbruchsobjekt meinen maßlos enttäuschten Augen dar. Wenigstens kam noch etwas Licht durch einen beschädigten Fensterladen. Handlung, Jimmy, Handlung. Ja, ja, komm schon, Moment. Durchaus nicht mutig, aber todmüde bewegte ich am Tor einen schmiedeeisernen Türklopfer. Das Tor öffnete sich. Ächzend natürlich. Natürlich, Chef. Sie sind ein Seher. Nein, ein Hörer. Auf der Türschwelle stand ein Diener, der keiner war, sondern höchstens ein Stallknecht und fragte... Ich bin Jimmy Warner. Ich hatte einen Autounfall. Mein Onkel schläft wohl schon. Dann bitte ich ihn nicht zu stören. Der Onkel schläft nicht, junger Mann. Für wen hältst du mich eigentlich? Ich bin dein Onkel. Marsch hinein. Du bist also der Junge von Jim. So, und warum kreuzst du das jetzt auf? Ich bedauere. Davon habe ich nichts. 3 Stunden musst ich warten. Setz dich. Ist was. Das ist Sparky, mein Diener. Sparky, das ist Mr. Warder. Ist Bier da? Jawohl, Kapitän. Guten Abend, Mr. Warder. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sparky. Danke, Sir. Wir hausen hier allein, Sparky und ich. Das siehst du an dem Wirrwarr im Haus. Wir mögen keine Weiber. Was, Sparky? Sie haben in gewissen Fällen ihre Vorteile. Aber die Scherereien mit Ihnen überwiegen. Ganz meine Meinung. Raus mit dir, Sparky. Gute Nacht, meine Herren. Wenn du seinen Anblick verdaut hast, dann ist... Danke, Onkel. Was meine Verspätung betrifft... Voll ausreden. Autounfall. Nicht allein das. Ich habe einen Mord beobachtet. Was? Also nicht direkt einen Mord. Kein Verlass auf euch, junge Kerle. Entweder hast du einen Mord beobachtet oder nicht. Was also? Nun, ich bin zwei Mördern begegnet und sah, wie sie ihr Opfer verscharrten. Ich wollte das gleich auf der Polizeistation in Matcham St. Paul melden. Bei Stubbs? Ist das der Dorfpolizist? Ja, weiter. Aber ich fand ihn in der Dunkelheit nicht hin. Kann ich ihn von hier anrufen? Ach, was? Junge, wahrscheinlich hast du dir das alles bloß eingebildet. Nun ist es mal ordentlich. Onkel, die Sache stimmt. Ist, habe ich gesagt. Wenn du drauf bestehst, bitte. Ich meine, danke. Ich finde nur, es eilt. Oh, gar nicht. Ist und rede mir nicht von der Polizei. Erzähl mir die Geschichte von Anfang an. Also, ich erhielt eine Einladung, Onkel, wunderte mich sehr und fuhr ab. Zu spät? Nein, zu spät bin ich gekommen. Abgefahren bin ich pünktlich. Ich fuhr über Turnbridge-Wells. Die Fahrt wurde das reinste Hindernisrennen. Zuerst verstopfte sich meine Benzinleitung. Und so erzählte ich ihm die ganze Geschichte, Chef. Onkel schimpfte, ebenso geläufig wie einfallsreich. Wenn er sich bei seinen bereits lesebuchreifen Seeschlachten ebenso geäußert hat, dann kann ich mir erklären, warum die feindlichen Schiffe untergingen. Ich konnte nicht untergehen. Ich musste auf Kommando essen, trinken und erzählen. Endlich war ich fertig und fragte... Nun, was hältst du davon, Onkel? Die Geschichte ist beschämend für dich. Donnerwetter, Junge, was hast du bloß in deinen Adern? Himbeersaft? Schlotterst wie ein Pudding, lässt deinen Koffer stehen und musst nochmal zurück. Immerhin ging ich zurück und holte ihn. Das ist aber auch das Einzige, was zu deinen Gunsten spricht. Du, womit verdienst du eigentlich dein Brot? Ich bin am Rundfunk, schreibe Hörspiele. Kriminalstücke? Auch. So mit düsteren alten Häusern und Leichen, die aus Schränken fallen, was? Und Gespenstern? Ist hier eins. Das war von jeher der Fluch, der auf Heimatschum liegt. 36% aller Landsitze des englischen Adels haben ihr Hausgespenst. Wir nicht. Trauriges Schicksal. Es hätte ja nicht gleich der fliegende Wasserkessel von Long Mulford oder gar der schreiende Totenkopf von Warley Hall sein müssen. Mein Gott, das sind Stars. Aber wenigstens irgend so ein nettes, kleines Gespenst, das hätten die Staffels schon verdient. Schließlich wurde Jonathan Staffel wegen seiner Untaten geköpft. Und du bist am Rundfunk. Also Künstler. Na, und dann ist lieber noch ein Sandwich. Ja, die Gespenster. Einmal erschien hier eine graue Frau. Also doch? Nein, das war eine Putzfrau, von Sparky eingeschmuggelt. Weißt du, was sie gemacht hat? Nein. Geputzt. 2 Tage lang war meine Pfeife nicht zu finden. Das ist entsetzlich. Sparky bekam 1 Woche Gefängnis. Was? Die Polizei hat ihn dafür... Polizei? Oh, lachhaft. Ich habe ihn eingesperrt. In seiner Stube. Hausarrest. Macht das immer so. Mit der Polizei habe ich nicht gern zu tun. Aus gewissen Gründen. Erfährst du noch? Onkel, sag mal, warum hast du mich denn eigentlich eingeladen? Aus Neugier. Du bist der einzige Verwandte, der mir noch geblieben ist. Kann ich sagen, dass du mir besonders imponierst. Ich bedauere das außerordentlich. Und vielleicht besserst du dich noch. Ich hatte meine Schwester, Jane, deine Mutter, sehr gern. Die ganze übrige Familie soll der Teufel holen. Ich bin überzeugt, dass er es getan hat. Ein Haufen von hinterhältigen Vornehmtouren. Es war eine Schweinerei, dass sie Jane um ihr Erbe brachten. Ich war damals auf See, am anderen Ende der Welt. Als sie zurückkam, war sie tot. Und ihr Mann, dieser verdammte Warner... Dieser Warner war mein Vater. Ein Gentleman, was man von den hinterhältigen Vornehmtouren wahrscheinlich nicht behaupten kann. Meine Mutter hat dieses Haus gern verlassen. Wenn du wünschst, dass auch ich... Unsinn! Willst du uns hin? Ja. Ich schätze klare Antwort. Merkwürdig. Als Kind hatte ich mir Heimätchen immer als ein großes Landschloss vorgestellt. Ja, und nun findest du eine Bruchbude mit einer pensionierten Vogelscheuche. Ich dachte, hier gäbe es Diener. Butler oder so. Diener? Sparky ist der Einzige. Jim Sparks, Veteran von der Marine. Ist der Einzige, der mich aushält. Prost. Prost. Noch einen? Ja, gern. Ja. Ich glaube, wir haben uns nun genügend an den Kopf geworfen. Jetzt kann's gemütlich werden. Wann pflegst du zu Bett zu gehen, Onkel? Immer nach dem zweiten Gin. Prost. Prost. Wo schlafe ich denn? Oben. Ich bring dich hin. Vergiss deinen Koffer nicht. Ja, aber sollte ich nicht doch noch die Polizei anrufen? Je eher die Polizei von dem Mord erfährt... Du fang nicht schon wieder davon an. Es hat keinen Sinn, mit Stubbs zu reden. Ein Mensch, der von Rosen nichts versteht. Außerdem habe ich kein Telefon. Also, wie gesagt, Onkel hatte kein Telefon. Oh, ein Liebling der Götter. Dieser Liebling bot sich an, mir beim Auspacken meines Koffers zu helfen. Ich schloss den Koffer auf. Es ging etwas schwer, seltsamerweise. Aber es ging. Ich hob den Deckel, wollte mein Pyjama herausnehmen und stand erstarrt, gelähmt und keines Gedankens fähig. Das soll Kriminalschriftstellern öfter passieren. Vor welchem Anblick standen Sie denn? Vor einem, der meinen Onkel zu dem Ausruf veranlasste. Sag mal, junger Mann, wie viel Banken hast du eigentlich ausgeraubt? Bitte, Onkel, jetzt keine Witze. Ich fasse das einfach nicht. Wir brauchen den Koffer gar nicht weiter auszupacken. Nichts als Pfundnoten. Ein etwas eintöniger, aber nicht alltäglicher Anblick. Onkel, ich schwöre dir, dass ich das Geld nicht gestohlen habe. Weiß ich, Junge. Die Staffes haben nur gestohlen, bis sie ein Vermögen zusammen hatten. Und das war unter Steve Staffe, auch Blutegel genannt. Einem in Fachkreisen hochgeschätzten Piraten, der die Kirche von Matcham St. Paul gestiftet hat. Onkel, entschuldige, ich habe augenblicklich wenig Sinn für Familiengeschichte. Ich frage mich, wie kommt dieses Geld in meinen Koffer? Da es nicht in deinen Koffer gekommen sein kann, ist dieser Koffer nicht dein Koffer. Onkel, die Männer mit dem Grab und der Leiche. Ich hab dir doch erzählt, dass ich nochmal zurücklief, um meinen Koffer zu holen. Also die müssen diesen Koffer hier aus ihrer Limousine mitgenommen haben. Das hätte ich auch getan, mit so viel Geld drin. Und in der Dunkelheit habe ich ihren Koffer mitgenommen und meinen dort stehen lassen. Ah, und jetzt weiß ich alles. Wenn du nicht schon längst gemerkt hast, dass das die langgesuchten Posträuber waren... Natürlich, wer denn sonst? Aber wenn sogar Scotland Yard vor einem Rätsel steht... Scotland Yard steht immer vor einem Rätsel. Das gehört zur Tradition des Hauses. Wie war die Sache genau? Motorisierte Banditen hatten in London ein Postauto überfallen und waren mit dem Postsack entkommen, der circa eine 250.000 Pfund in Banknoten enthielt. Da brauchen wir ja nicht lange zu zählen. Das hier ist ihre Beute. Zweifellos. Und damit ihnen die Polizei nicht auf die Spur kommt, haben die raffinierten Kerle Monate verstreichen lassen, ohne das geraubte Geld anzurühren. Es lag in diesem Koffer. Und nun liegt dieser Koffer hier. Famos. Sehr famos. Dafür haben Sie meinen Koffer mit meiner Adresse dran und werden nun über meine Londoner Wohnung schnell heraus haben, wo ich bin. Die können jede Minute kommen. Wir müssen sofort zur Polizei. Unsinn. Die haben genauso viel Angst vor dir, wie du vor ihnen. Aber die wissen doch jetzt, dass ich ihren Koffer habe. Ich bin hier keine Minute mehr sicher. Todsicher bist du hier. Tod vielleicht, aber sicher? Junge, ich bin der Held der Doggerbank. Und ich bin kein Held. Das sehe ich. Aber außer mir ist auch Sparky da, das Idol der Strafkompanie. Sein berühmter Jiu-Jitsu-Griff, die Sparky-Krawatte, ging in die Sportgeschichte ein. Man nannte ihn den sanften Hai, eine Seele von Mensch. Einmal habe ich diesen Griff von ihm gesehen. Im Krieg? Nein, im Rausch. Kurz, du bist hier in den besten Händen. Das klingt ja sehr beruhigend, aber trotzdem... Ruhe! Das Geld behalten wir eine Weile hier. Das dürfen wir doch nicht. Was man in Matcham St. Paul darf oder nicht, bestimme ich. Ob die Verbrecher darauf Rücksicht nehmen? Junge, die sollen ja kommen. Endlich passiert einmal etwas in diesem verschlafenen Kaff. Sie werden anrücken und wir werden sie fassen. Warum sollen wir die Ehre eines solchen Fanges diesem Halbidioten, diesem Stubbs, überlassen? Was hast du eigentlich gegen ihn? Der Kerl bildet sich ein, er versteht was von Rosenzucht. Dabei kann er keine Rose von einem Igel unterscheiden. Er weiß nur, dass beide stechen. Und mit so einem soll ich, nachdem eine Rose benannt worden ist... Nein, den Fall lösen wir selber. Das ist doch völlig wahnsinnig, Onkel. Entschuldige, ich habe den Koffer mit dem Geld gefunden und muss ihn der Polizei übergeben. Ob dir das nun passt oder nicht? Meuterei, was? Dies ist mein Haus. Und hier geschieht, was ich will. Nein, in diesem Falle nicht. Gib den Koffer her, Onkel. Da sind sie. Wer? Die Mörder! Unsinn! Ich wollte, sie wären es schon. Das ist Sparky. Rein mit dir! Die Herren haben derartig gebüllt, dass ich mir erlauben wollte zu fragen, ob die Herren noch etwas benötigen. Ja, fahr den Wagen aus der Garage. Tu 4 Spaten in den Kofferraum. Du fährst mit. Ei, ei, Sir. Was soll denn nun das? Du hast mir gefallen, Junge. Mir widerspricht sonst nämlich keiner. Es war direkt eine Abwechslung. Also los, wir fahren sofort zu Stubbs. Der Gedanke, den dicken Kerl jetzt aus dem Bett zu holen und ihn um sein letztes bisschen Verstand zu bringen, ist mir sympathisch. Na Gott sei Dank, Onkel. Und du meinst wohl, ich werde vernünftig. Was? Niemals! Was sollte ich dann von mir denken? Wir fahren hin, gut. Aber der Koffer mit dem Geld bleibt hier. Und dass du mir von dem Koffer kein Wort zu Stubbs sagst, verstanden? Na, selbstverständlich muss ich den Koffer nicht nur erwähnen, sondern auch bei Mr. Stubbs abliefern. Wenn du das tust, betrittst du mein Haus nicht mehr. Endlich kommt der Moment, wo ich dieser geschwollene Niete eins auswischen kann. Hat er den Koffer gefunden? Nein! Und was hat Scotland Yard getan? Nichts! Der Ruhm gebührt uns! Fertig! Klar, Schiff zum Gefecht! Komm! Also, wir fuhren in Onkels altehrwürdigem Rolls-Royce zu Inspektor Stubbs, klopften an. Und wer öffnete die Tür? Oh, bestimmt nicht Stubbs. Das wäre zu normal für ein Kriminalhörspiel. Richtig. Das Mädchen. Welches Mädchen? Na, das ich beinahe überfahren hätte. Ach, das hinten keinen Rückstrahler und vorn einen Pullover hatte. Finden Sie es nicht himmlisch? Ansichtssache. Ich meine, wie finden Sie das als Handlungsmoment? Eine Überraschung von seltener Dagewesenheit. Wer ist sie überhaupt? Also in diesem Moment war sie ganz schlicht die Tochter des Dorfpolizisten Stubbs. Hätten Sie nicht erwartet, was? Donnerwetter, das ist wirklich mal ein Einfall. Von mir. Wie sagte Goethe? Greift nur hinein ins Volle. Wir wollen nicht gleich ins Volle greifen, sondern lieber zur Sache kommen, ja? Also Anne, so heißt sie nämlich, weckte ihren Vater und wir 4 Männer fuhren zu dem so anschaulich geschilderten Tatort. Na, Stubbs, ist doch mal ganz nett, so um Mitternacht Leichen auszugraben, ne? Ich glaube nicht so recht an die Geschichte Ihres Neffen, Sir Horatio. Ich bin Skeptiker aus Prinzip. Wäre ich auch, wenn ich Sie wäre. Langsam, langsam, Onkel. Du hast eine ganz spezielle Fahrtechnik. Stimmt. Ich bremse nie. Das ist auch so eine neumodische Erfindung. Entweder man fährt oder man hält. Habe ich recht? Immer, Onkel. Da steht wer. Sparky, Signal. Befehl, Kapitän. Ich habe nämlich keine Hupe. Warum geht der Kerl nicht weg? Weil der Kerl ein Baum ist, Kapitän. Ah, der soll sich nur in Acht nehmen. Halt, Onkel, halt, halt! Warum denn so ein bisschen Baum? Nein, aber hier ist die Stelle. Na, Endstation! Alle aussteigen! Sparky, verteile die Spaten. Hier ist die Lichtung. Tja, aber sonst nichts. Sehen Sie eigentlich nur mit Ihren Hühneraugen, Stubbs? Hier ist doch rundherum das Gras niedergetrampelt. Was sagst du, Sparky? Kapitän, hier ist der Rasen abgestochen und vorsichtig wieder aufgelegt worden. Zugegeben, aber das ist kein Beweis dafür, dass dort eine Leiche liegt. Graben, Sparky. Sie auch, Stubbs. Na los, Jimmy. Wissen Sie, dass Sie eine reizende Tochter haben, Stubbs? Wie kommen Sie zu so etwas? Meine selige Gattin. Ja, die verstand etwas von Rosen. Was von Ihnen kein Mensch behaupten kann. Ja, Horatio. Selbst Ihr berühmter Name, der Sie vor der Anklage der Beamtenbeleidigung schützt, sollte Ihnen nicht als Freibrief dienen, einen in Erfüllung seiner Dienstpflicht tätigen Polizisten. Kapitän, hier ist was. Ich bin mit dem Spaten auf etwas gestoßen. Ja, stimmt. Ich komme auch nicht weiter durch die Erde. Aber das kann doch keine Leiche sein. Sparky, du bist Fachmann. Was meinst du? Leichen sind fast niemals viereckig, Kapitän. Jimmy, leuchte. Was dort hervorschaut, ist ein Stück Leder. Ah, oh, Sie sind selber ein Stück Leder. Ja, Horatio, ich glaube, dass ich mir so etwas... Glauben Sie nicht, graben Sie. Das ist nie im Leben eine Leiche. Es ist überhaupt schwer, im Leben eine Leiche zu sein. Sie kriegen es fertig, Stubbs. Melde gehorsamst. Das ist ein Koffer, keine Leiche. Ah, wer hatte denn nun recht, Herr Horatio? Jim, wie kannst du mich so blamieren? Onkel, ich kann nur sagen, was die Männer hier verscharrt haben, das war kein Koffer. Ich kapiere nicht, wie der Koffer da in die Grube gekommen ist. Ist ja ganz einfach, der ist hier vergraben worden. Oh, scharfsinnig, Stubbs, höchst scharfsinnig. Dieses aber ist nicht als Verbrechen zu werten. Es bleibt jedem Untertan Ihrer Majestät der Königin unbenommen, seinen Koffer in englischer Erde zu vergraben. Sofern es sein Koffer ist. Natürlich. Es ist aber mein Koffer. Ja? Dein Koffer? Jawohl, hier ist der Schlüssel. Öffnen Sie ihn. Da klebt meine Adresse. Das ist mein Pyjama, Zahnbürste, Kamm, Hemden, Manuskripte von Hörspielen und so weiter. Stimmt. Ja, aber hatten Sie denn den Koffer nicht bei sich, als Sie in High Matcham ankamen? Nein, da hatte ich... Überhaupt keinen Koffer. Das fiel mir gleich auf. Und du hast mir doch gesagt, dein Koffer läge noch in deinem Auto. Wo steht Ihr Wagen? Da oben. Sehen Sie nicht? Ach, das? Gehen wir doch mal hin. Dürfte doch wohl als merkwürdig bezeichnet werden, dass Menschen einen fremden Koffer vergraben. Ich sagte Ihnen doch, Inspektor, dass ich meinen Koffer hier an der Lichtung stehen ließ, als ich sah, wie die Verbrecher die Leiche... Sie meinen das, was Sie für eine Leiche hielten? Ja, oder so, ja. Und Ihren Koffer, den Sie dann doch noch holten? Und den er in sein Auto brachte? Ganz rechts, Herr Horatio, den haben dann die Mörder, wie Sie sagen, hier verscharrt. Allem Anschein nach. Junger Mann... Das ist eine verdammt dumme Geschichte von einer Leiche, die Sie erst Ihrem Onkel aufgeschwatzt haben und dann mir. Sie werden Ihren Koffer selbst verscharrt haben, um die Polizei zum Narren zu halten. Er ist beim Rundfunk. Das entschuldigt nicht alles. Wenn Sie mich fragen... Ich werde dich hüten. So, da wären wir. Ist das dein Wagen, Jimmy? Ja. Mein Gott, so etwas nennt sich heute Auto. Das Ding müssen wir abschleppen. Der Kühler ist ja vollkommen... Onkel, zurück! Deckung! Warum? Da ist jemand in meinem Wagen. Seht ihr nicht? Stimmt. Da kauert wer im Rücksitz. Sparky, anschleichen. Nicht nötig, Kapitän. Der Mann schießt nie mehr. Wieso wollen Sie das wissen? Aus Erfahrung, Stubbs. Leichen schießen nicht. Wollen Sie mir nur auch noch etwas von einer Leiche erzählen, Sparky? Mr. Stubbs, da bin ich Fachmann, wie der Herr Kapitän schon sagte. Ich bestehe nicht auf dem Wort Leiche, aber eins steht fest. Der Mann ist tot. Wahrhaftig. Und der Mann war schon einmal begraben. Sehen Sie hier die Erdklumpen an seiner Decke? Das beweist, dass ich Sie nicht belogen habe. In dieser Decke haben ihn die Mörder... Schon gut. Die Decke besagt gar nichts. Ich friere auch. Jimmy, da hat er recht. Die Leiche hat gefröstelt und sich deshalb in diese Decke eingewickelt. Lassen Sie die Scherze, Herr Horatio. Sie können die Sache nicht ernst genug nehmen. Ihr Neffe gleichfalls. Halt! Die Leiche hat niemand zu berühren. Das ist ein Fall, der weit über meine Kompetenzen geht. Ich bitte mich, nach Hause zu fahren. Ich muss Scotland Yard anrufen. Gut, kommen Sie. Sparky, nimm den Koffer mit. Wir bringen Sie zu Bett, Stubbs. Kann eine hässliche Fahrt werden, so in der Nacht. Ihr macht das einfacher in eurem Funk, was, Jimmy? Ja, einfach ein kurzes Autogeräusch. Und da sind wir schon. So, Stubbs, nun träumen Sie gut. Halt! Der Koffer bleibt hier, als Indizium. Den brauche ich aber. Wie soll ich denn ohne... Oh, kleine Anne. Ja, Sie sind noch wach, mein Kind. Warum bist du nicht im Bett? Du hast doch geläutet, Vater. Ich lag schon lange im... Oh, entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich so... Ja, gern, gern, Kind. Du siehst ja reizend aus, so im... Jimmy, wie nennt man das? Babydoll. Ah, ja. Als ich dich kennenlernte, Anne, da warst du noch... Na, Jimmy, nun sag auch mal was. Da staunst du, was so in Matcham St. Paul heranwächst. Ne? Ich bitte zu bemerken, dass meine Tochter ein Dressing-Gown übergezogen hat. Wir bemerken, aber es steht offen und ändert nichts an den Tatsachen. Gute Nacht, Alan. Moment, der Koffer bleibt hier. Aber Herr Inspektor, der Koffer enthält meine privatesten Utensilien. Pyjama, Zahnbürste, Rasierapparat, Wäsche und so weiter. Rede nicht so viel. Das ist dein Koffer und damit fertig. Los, Sie werden es nicht wagen, diesen Koffer der Polizei, Ihrer Majestät. Ich selbst, Ihre Majestät, brauchen höchst Ihre Zahnbürste. Glauben Sie mir das, mein Guter. Dan, nimm den Koffer, trag ihn rein. Dan, dieser Koffer gehört meinem Neffen Jimmy Warder. Rühr ihn nicht an. Ich meinen Koffer. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Der Koffer gehört als Beweisstück in einem Mordfall, von dem wir bisher nur die Leiche und Ihren Neffen kennen. Was wagen Sie da anzudeuten, Mann? Mein Neffe ist ein Staffel. Sie Stubbs. Her mit dem Koffer. Lass, Onkel, bitte. Ich möchte nicht, dass Miss Stubbs Ungelegenheiten hat. Hier ist mein Koffer. Ich werde mir zu helfen wissen. Gute Nacht. Danke, Mr. Warrender. Und gleichfalls gute Nacht. Stubbs, ich habe Sie im Verdacht, Sie schreiben Kriminalromane. Sehen Sie sich vor, mein Neffe ist am Rundfunk. Die haben schon so manchen Autor umgebracht. Na, angenehme Ruhe. Selbst Onkel war nicht mehr so eisern fröhlich, wie er es seiner Rolle als Original schuldig gewesen wäre. Der zweite Koffer lag uns auf der Seele. Stubbs hatte zwar nicht danach gefragt, aber nur ein Telefonanruf genügte und zwei Prominente von Scotland Yard waren am nächsten Tag bei Stubbs. Chefinspektor Bill Cromwell höchstpersönlich und Sergeant Johnny Lister. Dann wissen Sie alles, meine Herren. Eine idiotische Geschichte. Die so idiotisch, dass sie wahr sein kann. Warum haben Sie Warrender nicht verhaftet? Der Kapitän war dagegen. Seit wann lassen sich Polizeibeamte ihr Verhalten von Seeoffizieren im Ruhestand vorschreiben? Aber, Mr. Cromwell, er ist mehr, weit mehr. Sir Horatio Staffel. Wer hat nicht schon von ihm gehört? Ja, jeder. Alte Lesebuchfigur. Ich dachte immer, er stände längst in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Also dieser Heros hat Sie überredet... Meine Herren, ich kenne ihn lange genug. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn man sich ihm widersetzt. Naja, wir werden ja sehen. Aber ich habe diesen Warrender heute vernommen. Und dabei kam heraus, dass die Nummer des Autos der Mörder, die er sich gemerkt hatte, nicht stimmt. Naja, was ja zu erwarten war. Wenigstens ist die Leiche inzwischen identifiziert worden. Ein gewisser Slinky Martin, prominenter Gangster. Sein Pech war, dass er im Suff damit geprotzt hat, er würde bald im Gelde schwimmen. Und Sie meinen, wegen dieser Unvorsichtigkeit haben ihn seine Komplizen ermordet? Möglich. Dann gehört Warrender also zu den Komplizen. Ein Mörder nimmt gern nach geschehener Bluttat die Leiche seines Opfers und legt sie schön sichtbar in sein eigenes Auto, holt den nächsten Polizeibeamten und führt ihn hin. Also, Mr. Stubbs, alles was recht ist, das glauben Sie doch wohl selber. Ja, also, lass schon. Natürlich haben die Mörder die Leiche in Warrenders Auto gesetzt, um ihn verdächtig zu machen. Warum haben sie dann aber seinen Koffer vergraben? Tja, das weiß ich noch nicht. Panik, Kopf verloren. Jedenfalls hatten sie einen Grund, waren das Koffer zu vergraben. Ja, und deshalb interessiert es mich, was in diesem Koffer ist. Dieser Warrender, der hat doch einen Kopf. Ja, sogar ein Köpfchen. Ich kenne seine Kriminalhörspiele. Ja, ich auch. Und gerade der soll den Kopf verlieren, seinen Koffer vergessen und da stehen lassen. Ein Koffer, in dem er so viele Manuskripte hat? Tja. Also du meinst, Warrender hat seinen Koffer nicht stehen lassen. Aber ich habe ihn doch selbst mit ausgegraben. Also versuchen Sie mal einen Augenblick zu denken. Er ist natürlich zurückgegangen, hat seinen Koffer genommen, vielmehr den er für seinen Koffer hielt. Und damit haben wir schon ihn. Und darauf trinken wir einen, Bill. Ich verstehe nicht. Das glaube ich. Warrender hat in der Dunkelheit... und in seinem begreiflichen Schrecken die Koffer verwechselt und ist mit dem Koffer der Mörder bei seinem Onkel angekommen. Ist doch klar. Ja, und das reizende Mädel, das da vor dem Fenster dauernd zuhört, soll doch noch mal endlich reinkommen. Ann! Entschuldigen Sie, meine Herren. Komm rein, Ann! Sir, ist meine Tochter, ist mir sehr peinlich. Mir gar nicht. Dir, Bill? Bestimmt nicht. Guten Tag. Chefinspektor Cromwell von Scotland Yard. Ja, das ist die Zierde unserer Fahndungsabteilung, Sergeant Lister. Du hast gelauscht, Ann. Wie kommst du dazu? Ich war neugierig. Außerdem möchte ich den Herrn hier etwas zu trinken bringen. Sehen Sie, Stubbs? Ihre Tochter denkt logisch. Oh, das ist ja Whisky. Das ist ja sogar meine Lieblingsmarke, nämlich. Nämlich. Das war zum Schluss ein Dialog, der ganz schamlos auf Reklame hinzielte. Dieses aber sei ferne von uns. Und deshalb mache ich schnell einen Sprung auf den freundlichen Besuch, den die Herren vom Yard uns in Highmatcham abstatteten. Also Onkel und ich essen im Garten von Highmatcham Mittag und Onkel sagt gerade zu mir, du isst ja wie ein Sperling, Jimmy. Du weißt genau, Onkel, warum mir der Appetit vergangen ist. Der verflixte Koffer mit dem Geld. Natürlich hätten wir davon erzählen müssen. Jetzt sind wir in eine sehr dumme Geschichte verwickelt. Das ist doch ehrlich. Nein, strafbar. Und nun hat sich auch noch Scotland Yard eingemischt. Na, endlich wird's seriös. Aber trotzdem werden die nicht rauskriegen, dass wir die Beute aus dem Postraub hier im Haus haben. Es gibt nicht das kleinste Anzeichen dafür, dass diese Autoleiche damit in Verbindung steht. Wir haben alle Vorteile in der Hand, Junge. Vorteile? Klar. Die Mörder haben doch inzwischen gemerkt, dass ihr Koffer nicht bei der Polizei abgeliefert worden ist. Also werden sie hierher kommen. Angenehm. Freu dich doch, Junge. Was wird das für ein Spaß, wenn die kommen? Da sind sie. Unsinn. Die sehen aus, wie Detektive aussehen, die nicht wie Detektive aussehen wollen. Stopp, meine Herren. Guten Tag. Mahlzeit. Wir essen nämlich. Wie können Sie hier einfach so in meinen Garten reinplatzen? Ich bin Chefinspektor Cromwell von Scotland Yard. Das ist mein Assistent, Sergeant Lister. Guten Appetit. Der vergeht mir, wenn ich Polizei sehe. Ich nehme an, dass Sie Sir Horatio Staffel sind. Ja. Und Mr. Warrender? Wie? Ah ja, das bin ich. Ja, also mit Ihnen möchten wir gerne ein paar Worte sprechen. Haben Sie eine schriftliche Erlaubnis des Untersuchungsrichters, in mein Grundstück einzudringen? Nein, Sir. Gut, dann nehmen Sie zur Kenntnis, dass mir Truthahn, sobald er kalt wird, nicht bekommt. Also. Wenn Sie einen solchen Ton anschlagen, Sir. Verdammt doch mal! Ich werde Ihre Majestät die Königin benachrichtigen, dass zwei Ihrer Beamten es gewagt haben, Grund und Boden eines Engländers ohne Erlaubnis zu betreten. Warten Sie vor dem Parktor, bis Sie gerufen werden. Sollte ich nach Beendigung unserer Mahlzeit geneigt sein, meinem Neffen zu erlauben, Ihre Fragen anzuhören, dann dürfen Sie wieder rein. Bis dahin. Also, Sir. Hat doch keinen Sinn bekommen. Also gut, Sir. Endlich. Sparky! Happy Ten. Truthahn wärmen. Aye, aye, Sir. Herrlich, Jimmy. Oh, du mein geliebtes England. Das dachte ich auch, Chef. Natürlich kam es doch noch zu dem Verhör. Und das war insofern besonders peinlich, weil unerwartet ein Bekannter meines Onkels, Sir Patrick Markham, vor Dalhair aus der Nachbarschaft, auftauchte und obendrein noch Anns Vater mitbrachte. Also Stubbs. Oh, es ist nicht uninteressant, dass Sie ihn schlicht als Anns Vater bezeichnen. Nein, das ist sogar das einzig Interessante an ihm. Und das ist alles, was Sie uns zu sagen haben? Jawohl, Mr. Stubbs kann bestätigen. Es stimmt genau mit dem überein, was Mr. Warrender mir und was ich daraufhin Ihnen erzählt habe. Wozu also diese Verhöre? Müssen wir uns das überhaupt bieten lassen, Markham? Sie sind ja hier Friedensrichter. Lieber Kapitän, nicht immer gleich mit schwerem Geschütz auffahren. Damit habe ich die Schlacht an der Doggerbank gewonnen. Lieber Staffel, die Herren tun nur ihre Pflicht. Ja, sie sind ihre, Markham. Sonst würden sie nicht so reden. Warum sie nicht in Irland geblieben sind, ist mir schleierhaft. Diese Landfremden, die sich bei uns einnisten und nach ein paar Jahren so tun, als gehörten sie zur Grafschaft. Erschrecken Sie nicht, Chefinspektor. Seit Jahren unterhalten wir uns so, in aller Freundschaft. Sie müssen wissen, wir führen einen erbitterten Schachkrieg gegeneinander. Naja, also bei allem Verständnis dafür habe ich noch eine Frage. Mr. Warrender, Sie hatten also Ihren Koffer ganz vergessen. Ja, das kann in der Aufregung passieren. Aber nun gingen Sie doch den ganzen weiteren Weg zu Fuß. Eine ziemliche Strecke, muss ich sagen. Sie müssen gar nichts sagen, Stubbs. Und während der ganzen Zeit haben Sie nicht bemerkt, dass Sie Ihren Koffer nicht bei sich hatten? Nein, ich vermisste ihn erst, als ich zu Bett gehen wollte. Ich war, wie gesagt, sehr aufgeregt. Ja, das ist begreiflich. In der Aufregung macht man ja komische Sachen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie zum Beispiel in dieser Situation doch nach Ihrem Koffer gegriffen und ihn dabei verwechselt hätten. Verwechselt? Ja, ja. Mit dem Koffer der Mörder. Das hat er aber nicht. Schade, Sir Horatio. Denn dann wäre dieser Koffer ja jetzt hier bei Ihnen. Donnerwetter. Ich staune über Ihre Kombinationsgabe. Wie schade, dass Sie schon gehen wollen, meine Herren. Also, es war mir ein Vergnügen, Sir Horatio. Ganz Ihrerseits. Guten Tag. Guten Tag. So, na komm, Johnny. Wollen Sie nicht mitfahren, Stubbs? Ich nehme Mr. Stubbs in meinem Wagen mit. Danke, Sir Patrick. Staffel. Der Mann, der da wegfährt, ist sehr klug. Was? Dieser Cromwell? Eine Schande für Scotland Yard. Laut der andere, dieser Lister, sagt kein Wort, schreibt nur alles auf. Habe ich verdammt nicht gern. Cromwell ist einer der fähigsten Köpfe, die wir im Yard haben. Herzliches Beileid. Haben Sie viel mit dem Yard zu tun, Markham? Nur ab und zu als Friedensrichter. Warum laden Sie sich eigentlich solche Ämter auf? Ganz einfach. um England zu dienen. Sehr ehrenwert. England erwartet, dass jeder seine Pflicht tut. Hat der Namensvetter Horatio Nelson vor der Schlacht bei Trafalgar signalisiert. Stimmt ja gar nicht. Diese kernige Lieblingsparole ist ein mehr als 100-jähriger Irrtum. Nach dem damaligen Signalbuch hat er allen geraten, vorsichtig zu sein. Also gut, auch recht. Dann seien Sie vorsichtig, lieber Staffel. Und Ihr Neffe auch. Vor den Verbrechern? Vor denen müssen wir uns alle vorsehen, natürlich. Zwar weiß kein Mensch, ob sie sich noch in unserer Gegend aufhalten. Eigentlich sollte man denken, sie wären längst weit weg. Sie hätten ja auch allen Grund dazu, aber... Warum sollten sie gerade nach Highmatcham kommen? Oder glauben Sie auch, wir hätten diesen Koffer hier vor dem Cromwell faselt? Ich? Wie sollte ich dazu kommen? Aber lieber Freund und Nachbar, ich bitte Sie. Ich wollte nur sagen, wenn jemand glaubt, Inspektor Cromwell etwas vormachen zu können, dann sollte er sich das zweimal überlegen. Oder einmal überschlafen. Oh, verzeihen Sie mal, lieber Kapitän, Ihr Mittagsschläfchen. Na, kommen Sie, Mr. Stubbs. Es ist unverantwortlich von mir. Stimmt. Wissen Sie was? Setzen wir das Gespräch heute Abend fort. Besuchen Sie mich in Bridge Hall. Natürlich mit Ihrem Neffen. Sagen wir um 19.30 Uhr? Wir kommen, wenn es sein muss. Es muss sein. Staffel, bleiben Sie, wie Sie sind. England würde seinen ganzen Ruf verlieren, wenn es keine Originale mehr hätte wie Sie. Also, auf heute Abend. Danke. Stubbs, Sie dürfen sich dann im Vorbeigehen mal meine Rosen ansehen. Aus dem verspäteten Schläfchen wurde nicht mehr viel. In der beginnenden Dämmerung weckte mich plötzlich ein eigenartig kratzendes Geräusch. Ich rüttelte meinen Onkel wach und sagte... Hör mal, was ist das? Hä? Sparky rasiert sich. Nein, da kommt ja Sparky. Kapitän, es versucht jemand, die Tür hinten im Gang aufzudrücken. Unsinn. Hui. Doch, da sind sie. Revolver, Sparky. Aber Verbrecher klopfen doch nicht an. Vielleicht ist das der neueste Trick. Kommt, aber leise gehen. Kannst du schießen, Junge? Nein! Dann nimm die Keule da von der Wand. Stammt aus der Schlacht bei Hastings 1066. Solide Arbeit. Ein Schlag genügt. Wir kommen schon. Moment, meine Herren. Sparky, stell dich dahin. Keule hoch, Jimmy. Ich reiß die Tür auf. Fertig? Ja. Los. Rein mit euch. Hack den Mann. Aua. Onkel, das ist kein Mann. Bei Gott nicht. Das ist ein deutliches Mädchen. Miss Stubbs. Anne? Na nun. Ja, ich. Und wenn Sie beide nun gründlich genug festgestellt haben, dass ich ein Mädchen bin, dann lassen Sie mich bitte wieder los. Entschuldigung, es ist so dunkel hier im Keller. Aber liebes Kind, warum kommst du denn durch den schmutzigen Keller? Ich habe vor uns eine schöne Tür. Aber Vater darf es nicht wissen, dass ich... Und deshalb... Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Was hast du denn gut gemeint, Kind? Du bist ja ganz blass. Und schmutzig. Steht ja aber gut. Ich glaube, Sie frieren, Miss Stubbs. Ja, es war so kalt im Keller. Oh, Herz, nicht gleich weinen. Komm in die Halle, da ist es warm. Sparky, mach Tee. Haben Sie nicht einen Gin? Jimmy, sie wird wieder. Ein vernünftiger Gedanke. Und ob ich einen Gin habe. Sparky, wir steigen in den Keller. Beide? Beide. Merkst du nichts, Kerl? Doch, Kapitän. Mit Besorgnis. Also, komm. So, setzen Sie sich hierher. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Darf ich Ihnen den Schmutz abklopfen? Bitte, Sie sind sehr freundlich. Ich bin eigentlich nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass es sehr nett von Ihnen war, Vater, nicht zu erzählen, dass wir nachts im Wald zusammengestoßen sind. Oh, ich habe mir gedacht, das wäre Ihnen unangenehm. Und nicht, dass wir zusammengestoßen sind. Aber ich war heimlich in Dennisford im Kino und das will Vater nicht. Einsame Mädchen nachts im Wald sind ja schon oft überfallen worden. Ach, Sie haben mich doch bloß angebrüllt. Ich bitte um Entschuldigung. Oh, da ist ja noch ein Fleck. Wo? Ach, den möchte ich lieber selber abwischen. Schade. Frech waren Sie ja schon im Wald. Aber Ihr Koffer steht doch bei uns und da... Ich dachte, ich sollte Ihnen doch wenigstens seinen Pyjama bringen und Ihre Zahnbürste. Hier bitte und Ihr Rasierzeug, da. Mein Gott, ist das lieb von Ihnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Darf ich wenigstens Anne zu Ihnen sagen? Ja, oder zum Beispiel danke. Sie sind ebenso klug wie lieb. Quatsch, ich weiß nur, was ein Mann braucht. Ganz bestimmt. Aber das weiß ich jetzt auch. Ein Rasierapparat. Unter anderem. Ja, da fühlen Sie mal, wie mein Kinn kratzt. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Aber Onkel holt doch extra Gin für Sie aus dem Keller. Das dauert aber. Ja, wissen Sie, das dauert immer lange, wenn Onkel in den Keller geht. Na, dann müsste ich wohl noch etwas warten. Entschuldigen Sie, ich glaube, ich unterhalte Sie sehr schlecht. Das ist typisch. Sehen Sie, wenn ich in meinen Hörspielen einen Dialog schreibe, dann wird er immer sehr flüssig und ganz natürlich. Für Liebesszenen zum Beispiel bin ich geradezu berühmt. So. Naja, berühmt ist vielleicht übertrieben, aber die kann ich, glauben Sie mir. Ich glaube ich Ihnen. Nur im Leben ist das immer ganz anders. Da bin ich unbeholfen, will ich mal sagen. Was auf dem Papier steht, das ist Leben. Aber was ich im Leben in einer solchen Situation sage... Das ist Papier. Oder was meinten Sie? Ich meine, dass Sie sehr, sehr lieb sind, Anne. Und dass der persönliche Kontakt, die direkte Fühlungnahme zwischen zwei Menschen, dass die genau das Gegenteil ergeben sollten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Von was? Ich glaube, ich rede einen furchtbaren Blödsinn. Ja, wenn ich so etwas im Radio höre, drehe ich ab. Drehen Sie mich nicht ab, Anne. Das kommt doch nur daher, weil ich Ihnen plötzlich so allein gegenüberstehe. Wir können uns ja setzen. Ach, richtig, entschuldigen Sie, dass ich nicht gleich... Übrigens, ich muss Ihnen noch den Pullover ersetzen. Oh, nicht nötig, ich habe ihn gestopft. Hier, man sieht es kaum, glaube ich. Höchstens bei näherem Hinsehen. Und auch dann fühlt man es mehr. Er ist beim Waschen natürlich nochmal eingegangen, aber das macht nichts. Nein, das macht gar nichts. Übrigens war ich sehr verblüfft, Sie als Tochter von Mr. Stubbs wiederzufinden. Zum Glück haben Sie nichts gesagt von unserem Glücksfall. Unserem Unfall, wollte ich sagen. Väter müssen nicht gleich alles wissen. Ja. Ja? Ja. Anne, hast du mich lieb? Wenn du das noch nicht gemerkt hast. Dein Kinn kratzt aber wirklich furchtbar. Beim nächsten Mal... Da kommt der Onkel. Es hat etwas länger gedauert. Ach, das macht nichts. Ich hoffe, Jimmy hat dich gut unterhalten, Kind. Frierst du noch? Nein, danke schön, mir ist eigentlich recht warm jetzt. Na, ein Gin schadet nie. Sparky schenke ein. Miss Tubbs hat mir alles gebracht, was ich brauche. Ist das nicht lieb? Den ganzen Koffer? Nein, das ging nicht. Nur das Nötigste. Aber ich kann Ihnen auch den ganzen Koffer bringen, wenn Sie mir den anderen dafür geben. Welchen anderen? Ach so, Recho. Welchen wohl? Den Vertauschten. Lass, Onkel. Anne ist viel zu klug. Oh, na, denn Prost. Das schmeckt gut. Außerdem habe ich ja gelauscht als Vater mit den beiden. Das ist aber ein guter Gin. Ja, Sparky, noch einen. Nein, mir bitte nicht. Oder doch? Und nun haben dich diese Polizeischlüffler geschickt, um uns den Koffer zu entlocken. Onkel, wie kannst du so etwas denken? Danke, Jimmy. So, Recho, ich habe Sie zwar schon in der Schule gelernt. Ich habe sogar einmal nachsitzen müssen, weil ich Sie nicht gelernt hatte. Aber dass Sie das von mir glauben... Sparky, nachschenken, liebe Kleine. Ein sei nicht böse, bloß weil so ein alter Esel... Komm, trink. Gut, ja, das ist mir ein Prost. Ein Trost, wollte ich sagen. Der Gin. Ach, Ginny. Jimmy, heiße ich. Jimmy, stoßen wir an. Jimmy, du bist schon einmal an mich gestoßen. Und ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Polizei den zweiten Koffer hier bei Ihnen sucht und die Verbrecher genauso und dass sie sich vorsehen sollen. Aber warum denn? Es muss wohl was drin sein, was alle interessiert. Bin ja schließlich die Tochter eines Polizisten. Manchmal könnte man daran zweifeln, weil du so gescheit bist, Anne. So, Recho. Sag doch Onkel Staffe zu mir. Onkel Staffe? Wenn das meine Geschichtslehrerin wüsste. Ja, und jetzt muss ich wohl gehen. Darf ich dich, Sie, heimfahren? Ich habe ja mein Fahrrad, danke. Und schönen Dank auch für den Gin und... Ich bringe Miss Stubbs hinaus, Onkel. Schön. Schlaf gut, Anne. Und danke vielmals, Kind. Sie müssen nicht denken, dass ich vom Gin so vergnügt bin. Natürlich nicht. Sternhagel vergnügt. An sich bin ich aber nur des Koffers wegen gekommen. Selbstverständlich. Komm gut nach Hause, Anne. Und auf Wiedersehen. Dankeschön. Für alles. Sparky. Kapitän. Was meinst du dazu? Das, was der Kapitän meint. Der Kapitän meint, Kurs ist klar. Ist klar, Kapitän. Kurs wird beibehalten. Order. Auto vorfahren. Wir sind zum Arkham eingeladen. Du bleibst hier, bewachst das Haus. Ei, ei, Sir. Abtreten. Na, Jimmy, diese Gegend ist gar nicht so langweilig. Hm? Sie bietet dir rein beruflich doch manche Anregung. Junge Mädel wie Anne, alte Denkmäler wie mich, Verbrecher, Detektive, vertauschte Koffer und jetzt noch eine Einladung bei Sir Patrick Markham, Friedensrichter und Feudalherr auf Branshall. Ja. Und keine Angst, Junge, ich habe einen Plan. Weißt du, was wir mit dem Koffer machen? Los, was haben Sie gemacht? Erzählen Sie. Diese Pointe muss ich mir noch aufsparen, Chef. Sie platzt genau da, wo sie platzen muss. Die Kriminalstory hat eherne Gesetze. Also, wie war es beim Friedensrichter? An sich reizend. Sir Patrick erwies sich als charmanter Gastgeber. Ich hatte anfangs etwas Mühe, ihn und Onkel von ihren ewigen Schachproblemen wegzukriegen. Aber dann wurde es wirklich gemütlich. Markham meint es offensichtlich gut mit seinen diskreten Warnungen, die Onkel auch ganz vernünftig einsteckte, bis er mal nach draußen musste. Das ist menschlich. Gewiss, aber es ist zugleich wichtig. Onkel hörte nämlich auf diesem Wege, wie eins der Mädchen einem anderen von Markhams Personal brühwarm erzählte, es hätte im Dorf gehört, soeben sei unser Sparky von Stubbs zu einem Verhör abgeholt worden. Der Abschied von Sir Patrick war entsprechend kurz und wir brausten in Onkels Rolls-Royce wieder heim. Denn nun war High Matcham ja gänzlich unbewacht und unser Wunsch zu wissen, was sich dort tat, sehr lebhaft. Ja, und was tat sich? Nichts. Kein Mensch zu Hause in High Matcham. Kombiniere, alle sind weg. Na bitte, von wem stammt die Idee, Sparky durch Stubbs entfernen zu lassen und in Staffelsburg einzubrechen? Von mir nicht, sie ist nicht legal. Sowas dürfen sich nur hohe Tiere leisten, wie Bill Cromwell. Legal ist, was Erfolg hat. Wir schlagen doch keine Fenster ein, aber ich habe etwas, das mir jede Tür öffnet. Ein Presseausweis? Nein, hier, so ein paar Eisendrähtchen, auch Dietrich genannt. Es ist immer wieder erschütternd, für einen anständigen Menschen zu sehen, dass sich die feinsten Kreise Scotland Yards der gleichen billigen Mittel bedienen wie einfache Einbrecher. Ja, kannst ja läuten. Haltet lieber die Taschenlampe gerade. So, jetzt geht's. Ich dachte, sowas gäbe es nur in Gruselfilmen. Wo ist denn hier Licht? Bist du verrückt? Du bringst das fertig und machst Festbeleuchtung. Ich überlege gerade, ob wir mit einem Haussuchungsbefehl nicht seriöser reingekommen wären. Den hätten wir von keiner Behörde bekommen. Die ahnen doch nicht, dass dieser anscheinend simple Feld-, Wald- und Wiesenmord höchstwahrscheinlich eine ganz große Sache ist. Meinst du, der wird in die Kriminalgeschichte eingehen? Nein, in die Illustrierten. Titelbild, Warrender am Mordauto. Warrender hat mit dem Mord nichts zu tun. In seinem Auto war nicht ein Spritzer Blut, also kann die Leiche erst hineingesetzt worden sein. Aber dieser Heimlichtuerei mit dem zweiten Koffer, der muss doch hier sein. Also du meinst, der zweite Koffer enthält das gestohlene Geld aus dem Postraum? Ja. Meinst du nun auch, dass andere meinen, wir meinten das? Nein, und das ist unsere Chance. Von dem Geld konnte bisher keine einzige Pfundnote gefunden werden. Ein geheimnisvoller Koffer taucht auf und verschwindet wieder. Aber wir wissen, wo er ist. Eben nicht. Na, bestimmt hier. Wir müssen ganz einfach stur weitersuchen. Wahrscheinlich steht er in Wochen das Zimmer. Also los, Treppe rauf. Was ist? Da steht doch wie. Ist eine Rüstung. Ein komischer Ritter. Wie ein Handelsreisender aus dem 15. Jahrhundert. Im Eisenhändchen trägt er einen Koffer. Was? Leuchte mal genau hin. Johnny, das ist er. Wahrhaftig. Du, das glaubt uns kein Mensch, Bill. Nur wer glaubt einem schon die Wahrheit? Aber du, das ist ein Streich von Sir Horatio. Der wird uns für dumm verkaufen. Das glaube ich nicht. Was wird er für dich schon kriegen? Nein, der rechnet damit, dass die Posträuber danach suchen. Dann wäre es aber furchtbar dämlich, ihn den Koffer derartig zu präsentieren. Ja, wenn er nicht irgendetwas damit bezweckt. Ist doch ganz offenbar so, dass sie ihn finden sollen. Schön, aber dann glaube ich niemals, dass das gestohlene Geld drin ist. Nachsehen müssen wir. Gestatten Sie, Milord, Kriminalpolizei, wir müssen eben mal Ihren Koffer öffnen. Wie sagten Sie? Er schweigt eisern. Und wie kriegen wir den Koffer auf? Sassel, hörst du nicht? Nein. Ja, dann habe ich mich geirrt. So, hier, siehst du, das geht ganz einfach. Ein Schloss ist schon offen. Jetzt bin ich aber gespannt, was... Du hast dich nicht geirrt. Da ist wer. Lampaus. Mach schnell mit dem Koffer. Eine Sekunde. So, offen. Also, das begreife ich nicht. Das Geld. Da liegt's wirklich. Das kann doch nichts anderes sein. Soll ich noch mal leuchten? Ach, Blödsinn, das findest du doch hier. Bitte. Tja, das sind Banknoten gebündelt. Stimmt schon. Und da sind die Herren, die das Geld abholen wollen. Großartig. Die nehmen uns die ganze Arbeit ab. Ja, wohin denn mit dem Koffer? Hinter die Rüstung. Aber so, dass sie ihn leicht finden. So, gut. Und wir, die Treppe rauf? Ja. Hier übersehen wir die ganze Halle. Zwei sind's. Ja. Erkennst du sie? Nein, zu dunkel. Woher wissen die nur, dass hier keiner zu Hause ist? Komisch. Auf jeden Fall suchen sie hier dasselbe wie wir, den zweiten Koffer. So arbeiten Verbrecher und Polizei Hand in Hand, Brust an Brust in seltener Einmütigkeit. Hoppla, das war der Gin, schade. Psst. Schau mal, der eine ist jetzt angeleuchtet. Ist das nicht Whittaker? Whittaker, der Safe-Spezialist? Möglich, kannst dich genau sehen. Wenn sie den Koffer haben, dann runter und los auf die Burschen. Das kann ja munter werden. Aber wir haben den Vorteil der Überraschung. Also sehr begabt sind die beiden Glühwürmchen da unten nicht, sonst hätten sie den Koffer längst entdeckt. Hörst du? Auto? Ja. Wer kann denn das sein? Ich weiß nicht. Also das hat uns auch gefehlt. Der eine da unten befingert gerade das Radio. Ja. Der andere macht Rüstungskontrolle. Na Mensch, nun solltest du doch den Koffer sehen. Chef, lass uns die Pistolen wetzen. Man kann nie wissen. Die Rüstung liegt schwer da nieder. Er hat den Koffer. Suchen Sie etwas Bestimmtes, Gentlemen. Vorsicht, Bill! Wer sind Sie denn? Auf! Mach Licht, Onkel! Ich sitze hier auf was! Du musst es um meinen Kopf, Sie dämliche Kerl! Licht schnell, Onkel! Der Kerl hier hat einen Mordsgriff! Ja, das ist doch Wochenende. Licht! Ah, endlich! Was, Sie sind das, Chefinspektor? Ja, wie Sie sehen. Ach nein! Und das ist, wenn ich mich nicht sehr irre, Sergeant Lister. Ja, hatte ich die Ehre von Ihnen, Sir Horatio, persönlich den Schädel eingeschlagen zu kriegen? Ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Absolut nicht. Sie haben uns alles vertraut. Jawohl, wir hatten ja eine kleine Gipfelkonferenz mit den Verbrechern. Den einen hatte ich beinahe schon. Da kamen Sie dazwischen. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Blöde Frage. Wir kamen durch die Hintertür und hielten Sie für Einbrecher. Sind Sie auch. Wir wollten die Verbrecher schnappen, die hier den Koffer mit dem ganzen Geld holen wollten. Ein Koffer? Ja, und Sie haben ihn und das Geld dazu. Und jetzt sind Sie weg. Die wussten, dass Sie nicht zu Hause waren und wo Ihr Koffer war. Nur uns hatten Sie hier nicht erwartet. Naja, und jetzt haben wir die Spur verloren. Kann ich meine Bürste haben? Nein. Danke. Von was für einem Koffer reden Sie da eigentlich? Sie sind ein Heros. Aber Sie brauchen sich nicht noch dümmer zu stellen. Sie gehörten längst ausgestopft. Raus! Gut, Schütze England. Wie mag wohl so das Leben im Zuchthaus von Reading sein? Oder in Dartmoor? Ich habe gehört, da würde nicht gerade aller Komfort der Neuzeit geboten. Lass mich rechnen. Ich werde etwa 40 sein, wenn ich wieder rauskomme. Zunächst einmal war die Keilerei sehr schön. Da glaubst du, dass Ihnen das Eindruck gemacht hat? Besonders am Schädel. Nun können Sie Ihre Verbrecher suchen. Wir haben ja Vollmond. Ja, die Nacht ist wundervoll. Wie ein Sonett von Shakespeare. Da kommen einem herrliche Gedanken. Was der Inspektor jetzt wohl sagt. Stinkst du so mörderisch? Ja, riechst du das auch? Na, danke. Da liegt's nicht an meiner zerbeulten Nase. Ach, zerbeulte Nasen riechen überhaupt nicht. Nein, das kommt von deinem Anzug. Tatsächlich, hier riech mal an dem Ärmel. Und mir genügt's auch so. Was ist denn das für ein ekelhaftes Zeug? Knoblauch? Knoblauch nie im Dienst, Chef. Ich mag ja anrüchig sein. Also, Eau de Cologne ist es nicht. Ich möchte wissen, mit wem du zusammen warst. Mit dir. Kreosot. Du, das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen. Wenn du auch mein Vorgesetzter bist, aber... Kreosot heißt das, wonach du duftest. Ach so. Das braucht man bei Holz zum Anstreichen. Du bist an einen Zaun oder sowas gekommen. Da hätte ich ja Flecken auf dem Anzug. Jetzt fällt mir was ein. Vorhin bei der Schlägerei. Ich hatte einem von den Kerlen schon den Arm auf den Rücken gedreht, als diese pensionierte Seeschlange dazwischen kam. Da bekam ich zum ersten Mal diesen Geruch in die Nase. Von Staffe? Nein, von dem Verbrecher. Staffe roch nach Whisky, das kann ich unterscheiden. Dann hat sich von dem Halunken der Geruch auf dich übertragen. Absolut möglich. Der ist anhänglich wie meine erste Braut. Ekelhaft. Nein, eigentlich war sie sehr nett, nur ihr... Das Kreosot ist unsere große Chance. Die Verbrecher müssen an einen mit Kreosot bestrichenen Zaun gekommen sein, ohne es zu merken. Hier in der Gegend scheint es aber nicht allzu viele frisch gestrichene Zäune zu geben. Umso besser. Gleich morgen früh muss Stubbs herausfinden, wo hier jemand Kreosot verwendet hat. Und wenn wir die Verbrecher finden, dann haben wir auch den Koffer mit dem Geld. Ja, glaubst du im Ernst, der alte Staffer ist so dumm und lässt sich eine 250.000 Pfund stehlen? Niemals. Wie ich den kenne, wollte er uns alle reinlegen. Tja, aber was hat er in den Koffer reingelegt? Das werden wir ja erfahren, wenn wir ihn gefunden haben. Aber eins, das gebe ich dir schriftlich. Wenn das Geld nicht noch wohl verwahrt auf High Matcham liegt, quittiere ich den Dienst. Und? Hat er den Dienst quittiert? Ach, natürlich nicht. Also lag das Geld tatsächlich noch in High Matcham. Ja. Onkel Horatio hatte den ganzen Nachmittag damit zugebracht, alte Zeitungen in der Größe von Pfundnoten zu zerschneiden. Und sie dann fein säuberlich in besagten Koffer zu legen. Das Geld hatte er... Ja, nur hören Sie doch endlich auf, immer von Geld zu reden. Ich brauche kein Geld, ich brauche noch ein paar Leichen. Oh, ich sehe, Chef, Sie sind ein Gemütsmensch. Ist ein Wunder, dass Sie es beim Rundfunk zu was gebracht haben. Oh, man kann auch mal Glück haben. Ja, Cromwell und Lister hatten jedenfalls eine ganze Menge. Stubbs konnte tatsächlich einen Bauern in der Nähe ausfindig machen, der einen Zaun mit Kreosot gestrichen hatte. Dieser Zaun führte die beiden Stars von Scotland Yard über eine Wiese zu einem großen Bungalow, der völlig verlassen schien. Aus rein berufsmäßiger Neugier schaute Cromwell durch das Schlüsselloch der Garage und sah... Die beiden Verbrecher? Oh, Warren, das glaubt Ihnen kein Mensch. Alles lassen sich die Hörer nun doch nicht gefallen. Cromwell sah bloß... Eine Limousine. Schäbig und dreckig. Aber zum Teufel. Johnny, schau du mal rein. Ja, sonst ist wenig zu sehen. Ja, schau doch genauer hin. Nein, halt. 3366. War das nicht die Nummer, die... Na, Gott sei Dank bist du nicht ganz so dumm, wie du aussiehst. Jawohl, das war die Nummer. Und das ist kein Zufall, sondern der Mordwagen. Das bedeutet, dass die Mörder jetzt hier in diesem Bungalow... Das wird sich feststellen lassen, wenn wir die Tür aufbrechen. Ja, du kannst doch nicht einfach... Du wirst lachen, ich kann. Ich werde gar nicht lachen, sondern vermutlich erschossen. Ja, das ist auch möglich. Rede nicht lange, sondern hilf mir, komm. Großer Gott. Das verstehe ich nicht. Scheußlich. Die Zündung ist noch immer eingeschaltet. Der Motor muss gelaufen sein, bis das Benzin verbraucht war. Da, hier. Der Kühler ist noch warm. Schau dir mal den Auspuff her. Oder vielmehr den Schlauch, der daran gebunden ist. Der führt durch den Luftschacht in die Wohnung. Ja, und wie kommen wir in die Wohnung rein? Oh, das ist doch einfach, mit dem Stein. Hier habe ich einen. So, dann fass durch und dreh den Fensterriegel auf. Hast du deine Pistole entsichert? Na, wieso? Ich habe ja gar keine. Na, wozu trägst du deine Pistolentasche mit dir rum? Na, irgendwo muss ich ja meinen Tabak schließlich auch lassen. Ja, und wenn die Kerle jetzt da drin anfangen zu schießen? Und das wirst du ja erleben. Ich fürchte eben nicht. Na, bevor du drin bist, schießen sie bestimmt nicht. Also los, geh endlich rein. Du bist ein Humanist. Nein, Kriminalist. Hier ist niemand. Du kannst ruhig reinkommen, Bill. Ja, aber... Komm. Oh Gott. So. So, hier stinkt's nach Kohlenoxid. Ja, was nun? Ja, was nun? Weitersuchen. Na los, mach die Tür auf. Ich stelle mich hier auf die Seite. Rührt sich nichts. Ja, dafür stinkt es noch mehr. Du, das scheint... Zum Teufel. Da. Da, schau. Da haben wir die zwei. Die schießen nicht mehr. Sind sie... tot. Jawohl. Anscheinend schon ein paar Stunden. Hier haben wir das Schlauchende. Die Abgase des Wagens kamen in diesem Raum und schließlich muss die Luft so dick gewesen sein, dass man sie mit dem Messer hätte schneiden können. Erzähl keine Romane. Mach lieber das Fenster auf. Willst du uns beide auch noch umbringen? Sarah sieht nach Selbstmord aus. Naja, das soll sich auch. So hat es nämlich der Mörder eingerichtet. Alter Trick, aber woher willst du denn das wissen? Ja, es fehlt eine Kleinigkeit hier im Haus. Und die kann nicht von selbst verschwunden sein. Der Koffer. Erraten. Aber da brauchen wir noch einen dritten Mann. Wo willst du denn den herkriegen? Der wird von selbst kommen. Verlass dich drauf. Unser dritter Mann ist die eigentliche Hauptperson. Die beiden hier, das sind bloß Komplizen. Er kam gestern Abend hierher, um sich das Geld zu holen. Und band den Schlauch an den Wagen, als die beiden festschliefen. Du sagst es. Tja, was mag der alte Staffel nun bloß wirklich in den Koffer reingetan haben? Rohe Eier vermutlich. Wenn in dem Koffer wirklich kein Geld ist, warum hat der Mörder ihn dann nicht hier liegen lassen? Er weiß, dass das Geld auf High Mitchum liegt. Und wenn er den Koffer hier gelassen hätte, dann musste bei der Entdeckung der Leichen die Polizei darauf kommen, dass jemand die Beute beiseite geschafft hat. Und da es niemand anders als Kapitän Staffel gewesen sein konnte, hätten wir einen direkten Hinweis bekommen, wo das Geld liegt. Hey, aber zum Teufel, das wissen wir doch auch so. Aber der Mörder weiß nicht, dass wir es wissen. Er glaubt, wir sind mit unserem Latein zu Ende. Es ist ja ein Geheimnis, dass der Postraub mit dem Mord an Slinky Martin in Verbindung steht. Na, denk doch dran, dass wir unverschämtes Glück hatten. Ohne das Creusot, da hätten wir niemals hierher gefunden. Der Bungalow ist unbewohnt und der Mörder rechnete damit, dass es Wochen dauern wird, bis wir die Leichen gefunden haben. Schön. Aber immerhin besteht ja die Möglichkeit, dass deine Theorie falsch und er mit dem Geld auf und davon ist. Die beiden anderen kann er ja auch umgebracht haben, um die ganze Beute für sich alleine zu haben. Na, wenn der alte Staffel das Geld nicht mehr hätte, dann wäre er längst vernünftig geworden und zu uns gekommen. Also wir fahren jetzt jedenfalls sofort zu ihm. Und wenn er nicht einwilligt, uns zu helfen, dann kann er was erleben. Dass einem ehemaliger Offizier immer das Leben so sauer machen müssen. Entweder Sie machen Politik... Apropos Politik, Sie schulden mir noch einen Mörder. Der kommt immer erst am Schluss. Vorläufig fiebert ganz Matcham St. Paul vor Aufregung wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Stubbs hat im ganzen Dorf herum erzählt, dass es am Nachmittag zu einer Wüstenszene zwischen Kapitän Staffel und Inspektor Cromwell gekommen sei. Der Kapitän sei mitsamt seinem Neffen verhaftet worden. Er, der sonst souverän über die ganze Gegend zu herrschen pflegte. Und am Abend hatte man tatsächlich einen Polizeiwagen auf High Mitchum vorfahren sehen. Staffel hatte also nicht nachgegeben? Doch, er hatte. Und das ganze Theater gehörte nur zum Schlachtplan von Inspektor Cromwell. Der Polizeiwagen fuhr so leer ab, wie er gekommen war. In Wirklichkeit saßen wir alle vereint bei Onkel Horatio und hörten dem Inspektor zu. Es muss eine Weile gedauert haben, bis er den Alten so weit gebracht hatte. Er sollte nicht zu kurz kommen. Der Inspektor war nämlich eben dabei, uns zu erklären, warum er das Gerücht von unserer Verhaftung in Umlauf gebracht hatte. Oh, er wollte die Leute glauben machen, dass das Haus verlassen sei, nehme ich an. So ist es. Und da der Mörder nicht weit sein konnte, musste er von dem Gerede hören. Dass er sich dann die einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen würde, das Geld zu holen, war so gut wie sicher. Wir brauchten nur noch alle Lichter zu löschen und ein paar Stunden zu warten. Aber Sie können doch den Hörern nicht zumuten, stundenlang zu warten und dazu noch im Dunkeln. Für mich jedenfalls war die Warterei im Dunkeln recht angenehm. Anne hatte nämlich darauf bestanden, bei der Festnahme des Mörders dabei zu sein. Und Inspektor Cromwell hatte es liebenswürdigerweise so eingerichtet, dass sie zusammen mit mir Stellung bezog. Aha, Stellungskrieg. Haben Sie gesiegt? Auf der ganzen Linie. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es dazu kam. Dass ich nicht lache. Sie wissen ganz genau, wie es dazu kam. Die Ausrede... Lassen Sie mich doch erst ausreden. Ich wollte sagen, wir waren beide ganz in Gedanken versunken und saßen... Ja, eng umschlungen auf der Treppenstufe. Ich fühlte Ihren Atem und mein Herz klopfte vor Aufregung. Jimmy, das interessiert doch keinen Menschen mehr. Außer wenn er beteiligt ist. Mich jedenfalls interessiert es brennend. Als Anne mir zärtlich ins Ohr flüsterte... Willst du wohl aufhören zu treten, du verdammter Hund? Da, warte! Was? Sparky, lass! Ich hab ihn gerade. Rommel, machen Sie Licht! Hier haben Sie Ihren Mörder. Nun hat sich Ihr Wunsch also doch noch erfüllt, Sir Horatio. Sie sind es, der ihn gefangen hat. Aber einen Augenblick, Bevor Sie ihn aufstehen lassen, möchte ich mich gerne überzeugen, dass er keine Waffen bei sich trägt. Na, Johnny, komm, du steh nicht rum wie ein Polizist, sondern leg dem Kerl Handschellen an. Den Bart darf ich Ihnen bei der Gelegenheit wohl auch gleich abreißen, nicht wahr? Der Teufel soll euch holen, ihr heimtückischen, dreckigen Hunde! Regen Sie sich nicht unnötig auf, Sir Patrick. Markham? Das ist doch unmöglich. Das kann doch nicht... Das sind Sie doch nicht, Markham. Ja, das war ein schöner Schock für Onkel Horatio. Das kann ich verstehen. Ein Friedensrichter, ein Landedelmann und entpuppt sich bei näherem Hinsehen als lausiger Posträuber? Nun, Inspektor Cromwell hat ihn längst in Verdacht gehabt. Einmal hatte er herausgefunden, dass Markham der Besitzer des Bungalows war. Und dann stellte sich heraus, dass er überall verschuldet war. Nicht hoch, aber doch so, dass er eine schöne Stange Geld dringend gebrauchen konnte. Naja, und dann hatte der Inspektor von Anfang an Zweifel an Markhams rein irischer Abstammung. Ist er kein Ire? Nein. Wie sich aus den Nachforschungen ergab, hieß er in Wirklichkeit Robert Sean Bradley. Und galt seinerzeit als einer der besten Posträuber in ganz Kalifornien. Später hat er lange Jahre in Irland gewohnt und sich dann vor etwa 10 Jahren hier niedergelassen. Und wovon hat er gelebt? Von dem Geld, das er in Amerika erbeutet hatte. Und als es ihm nun auszugehen drohte, kehrte er eben wieder in seinen alten Beruf zurück. So, das wäre alles. Na, wie finden Sie die Geschichte, Chef? Ist doch wie geschaffen für ein Hörspiel. Recht brauchbar. Aber nun zur Hauptsache. Bis wann liefern Sie das Hörspiel? Wie üblich, bis vorgestern. Ich habe es nämlich bereits mitgebracht, hier in dem... Nanu? Oh, ein reizendes Spitzenhemdchen. Wem gehört das? Anne. Ich meine, meiner Braut. Aber wie um alles in der Welt kommt denn das... Tja, Jimmy, ich fürchte, Sie haben da mal wieder einen Koffer vertauscht.